1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema. Das Thema heißt Hospize. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die in einem Hospiz arbeiten, entweder hauptamtlich oder ehrenamtlich. Gerne mit Leuten, die in einem Hospiz liegen und auch mit Angehörigen. Unsere Telefonnummer 0800 220 50 50. Oder ihr könnt uns auch mailen, domian@wdr.de. Vielleicht ganz kurz noch zur Erklärung, für die, die es nicht so ganz genau wissen. Ein Hospiz ist eine Einrichtung der Sterbebegleitung und ist ähnlich organisiert wie ein Pflegeheim. Dort bekommen unheilbar Kranke, Menschen, die in der letzten Phase ihres Lebens sind, also Sterbende, eine respektvolle und kompetente Betreuung. Und im Vordergrund dabei steht die verbleibende Lebensqualität, nicht die Lebensquantität. Im Jahr 2007 gab es in Deutschland bereits 150 stationäre Hospize für Erwachsene und auch für Kinder. Und es werden jährlich mehr. Wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema Hospize sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder wie gesagt, mailt domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Ursula und Ursula ist 61. Guten Morgen, Ursula. Ja, hallo Domian. Du hast dich zu unserem Thema gemeldet. Warum? Ja, folgendermaßen. Mein Mann ist im Oktober 06 ins Hospiz gekommen, weil er unheilbar erkrankt war an einem Gehirntumor und die häusliche Pflege einfach nicht mehr gewährleistet werden konnte. Wie lange hast du ihn zu Hause gepflegt? Ja, diagnostiziert wurde das im März 06 und dann haben wir alles versucht, das war unterbrochen, aber von vielen Krankenhausaufenthalten wegen Chemo und Röntgenbestrahlung, also Radiobestrahlung, und dann hatte er noch im September eine Reha, wo wir uns noch ein bisschen Lebensqualität von versprochen haben, denn mein Mann konnte zu dem Zeitpunkt nicht mehr sprechen und war rechtzeitig gelähmt. Aber das ist nicht so geworden, wie wir uns erhofft hatten. Mein Mann, den haben wir dann aus der Reha nach Hause geholt zu meiner Tochter, die gelernte Krankenschwester ist und die hat uns für einige Wochen aufgenommen bei sich, sodass er da eine Rundumpflege durch uns hatte. Aber wie gesagt, nach 6 Wochen ging das nicht. Ursula, wie kam denn dann die Entscheidung, dass ihr gesagt habt, wir geben ihn in, oder lassen ihn einliefern in einen Hospiz? Erstmal ist der behandelnde Arzt da auch mitentscheidend, der uns dann ja betreut hat während dieser Zeit. Und das war ein Schmerztherapeut. Der kam also alle 2-3 Tage. Und er sah natürlich auch, wie die Familie doch mitleidet, insofern, dass wir uns alle wirklich bemühen mussten, dass es meinem Mann gut ging. Und teilweise hatten wir auch, oder ich, ein erhebliches Schlafdefizit. Und dann kam eben die Entscheidung im Oktober oder auch schon vorher. Ich habe mir dann mehrere Hospize angesehen. Und dann kam aber die Entscheidung, eins in der Nähe meiner Tochter zu nehmen, weil ich dann auch da täglich meinen Mann besuchen konnte. War dein Mann noch geistig so klar, dass du mit ihm diese Entscheidung abstimmen konntest? Wir haben es ihm gesagt und ich denke, aber wie gesagt, er konnte sich ja überhaupt nicht mehr dazu äußern. Aber er konnte vielleicht irgendwelche Signale geben. Er konnte es verstehen und wir waren natürlich an dem Tag, als es denn soweit war, man muss ja auch immer sehen, wann wird ein Bett frei. Es kann nicht heute entschieden werden und dann kann man sofort dahin. Aber dann kam das am Nachmittag, die Nachricht, und das war dann innerhalb von einer Stunde der Umzug. Das war natürlich schlimm und wir haben es ihm gesagt. Und Glaubst du, dass er das sofort verstanden hat, was ein Hospiz ist, dass es ein Sterbehaus ist? Ja, wir haben in früheren Zeiten auch öfter über solche Dinge gesprochen. Mhm. Wir haben selbst mal einen Besuch in einem Hospiz gemacht. Mhm. Also, da Ach so, war ah ja, dann war ich ja schon etwas vorbereitet darauf. Ja, wie? Jetzt nicht unbedingt. Da war jemand, den wir kannten und wir den da besucht haben. Mhm. Wie lange hat dein Mann dann im Hospiz gelegen? 13 Wochen. 13 Wochen. Mhm. Hat er ein eigenes Zimmer gehabt? Ja. Haben alle ein eigenes Zimmer? Ja. Es gibt nur Einzelzimmer. Ja. 13 Wochen ist eine sehr lange Zeit. Du warst sicher jeden Tag da. Fast hier ganz oft bei ihm? Ja, ich musste in der Zeit einen Umzug bewältigen. Mhm. Und dadurch war ich sehr dankbar, dass dann die ganzen Mitarbeiter, ob jetzt hauptamtlich oder ehrenamtlich, die sich dann also unheimlich rührend um meinen Mann gekümmert haben. Wenn du jetzt einem, konnte. Ja, wenn du jetzt einem Außenstehenden das so erklären solltest, worin besteht der Unterschied zwischen einem, ich sag mal, üblichen Pflegeheim und dem Hospiz? Ja, das ist eine viel qualifiziertere Pflege und es sind Einzelzimmer und da kommt regelmäßig der Arzt zu, oder auch ganz akut, wenn was ist, die Schwestern rufen sofort und es wird ja schon mal nötig, dass mehr Morphium dosiert werden muss, höher. Aber ein Arzt ist nicht immer im Haus? Im Hause, nein. Nein, der kommt dann von außen. Du sagst Einzelzimmer, das klingt ja alles dann auch recht gut und luxuriös. Wie ist das mit der Bezahlung? Muss man da was zuzahlen? Ja, das ist so, dass bis zum Sommer letzten Jahres die Regelung war, dass immer ein Eigenanteil durch die Angehörigen geleistet werden musste. Wie hoch der war, richtete sich nach der Pflegestufe. Ah ja. Patienten. Mhm. Aber soweit mir jetzt bekannt ist, gibt es seit dem Sommer 2009 die Regelung, dass das Hospiz wie ein Krankenhausaufenthalt von den Kassen übernommen wird. Was würdest du sagen, was war für dich das Beeindruckendste in dieser Zeit, was du mitbekommen hast, in diesen 13 Wochen, wo der Mann dort gelegen hat? Das ist sehr menschlich, sehr würdevoll, sehr kompetent, sehr heiter zugeht. Die meisten Menschen haben so eine Hemmschwelle und das ist auch der Zweck meines Anrufes, dass man den Menschen diese Ängste nimmt, die verbinden das immer, ja, das ist ein Sterbehaus. Mhm. Und sie haben Hemmungen, da hinzugehen. Mhm. Natürlich ist es so, dass die meisten nicht mehr daraus leben kommen. Mhm. Aber was auch an schönen Dingen da passiert, und heiter, und ja, auch wir haben auch gelacht. Mhm. Und dass man die Jahreszeiten ja ganz doll spürt und Weihnachten haben wir da verbracht. Mhm. Und es wird so viel für die Menschen getan. Und sie dürfen auch ihre Zimmer noch ein bisschen schmücken und da die Angehörigen, die das dann machen. Man hat auch noch ein bisschen Freiheit insofern. Du sagst, es wird sehr viel für die schwerkranken Menschen getan. Kannst du vielleicht mal ein Beispiel nennen, was getan wird? Ja, man geht auch sehr individuell auf Wünsche ein. Sei es jetzt, ob jemand heute Mittag lieber Grießbrei oder Kartoffelbrei essen möchte, es wird alles speziell in der Küche zubereitet. Mhm. Und es gibt natürlich Einschränkungen, wenn jemand was nicht essen darf. Ja. Aber man erkundigt sich immer sehr genau, was sind Vorlieben, wie kann man ihm eine Freude machen. Mhm. Ich weiß, dass wir eines Tages mal fürs gesamte Haus mit meinen Enkelkindern Waffeln gebacken haben. Mhm. Und allein dieser Duft, der durchs Haus strömt. Und das konnte man da in dem Hospiz, ja, konnte man Waffeln backen? Also eine Angehörigenküche, da können die Angehörigen irgendwas Spezielles, Kleines auch mal kochen oder aufwärmen. Da gibt es einen Kühlschrank. Und da kann man nochmal so ganz direkt auf die Wünsche eingehen. Mhm. Kann man als Angehöriger im Zimmer des Todkranken auch mitschlafen nachts? Ja, wir haben das zuletzt in der letzten Woche gemacht, abwechselnd. Meine Tochter hat in einem Klappbett neben meinem Mann geschlafen und ich bin dann in einem Zimmer in der oberen Etage gewesen. Mhm. Und das ist in den letzten Stunden, Tagen, ist das möglich. Als der Mann dann verstorben ist, warst du dabei? Ja. Ja. Und meine Kinder. Hat er einen friedlichen Tod gefunden oder hat er sich sehr gequält? Ja, friedlich. Es passieren Dinge, die kann man hinterher schlecht beeinflussen, dieses Röcheln und so, wobei man mir sagte, dass er selber das nicht mehr spürt, aber als Angehöriger empfindet man das sehr schlimm. Man meint, man müsste da jetzt viel tun. Ne? Mhm. Sie haben versucht, ihn abzusaugen oder auch noch was gespritzt, was den Schleim ein bisschen hemmt. Mhm. Aber da sind sicher Dinge, die schon ja nicht so einfach zu ertragen sind. Mhm. Man sollte vielleicht nochmal dazu sagen, dass das natürlich in dem Sinne keine medizinische Station ist, sondern dass es in erster Linie darum geht, dass die Menschen keine Schmerzen haben. Genau. Das ist, immer ein Schmerzmediziner, genau, ansprechbar, der entscheidet individuell nach Befund und nach Situation, mhm, was jetzt gespritzt wird, wie hoch Morphium dosiert, mhm, wird. Es gibt keine Maschinen, die das Leben künstlich, nein, verlängern, gar nichts. Nein, ne? Der Mensch wird sich überlassen und man ist bemüht. Bitte natürlicher, werde, genau, dann forciert, mhm, und. Wie ist das, Ursula, danach, als dann dein Mann verstorben war? Kann der Verstorbene dann noch eine Weile in dem Zimmer liegen bleiben? Ja, da habe ich ganz speziell darum gebeten, dass ich möchte, es war ein Samstagabend, als das passierte. Wir sind dann noch bis 22 Uhr mit der Familie da geblieben. Mhm. Und dann habe ich aber der Schwester gesagt, ich möchte nicht, dass mein Mann noch in der Nacht vom Bestatter abgeholt wird. Mhm. Denn zu dem Zeitpunkt konnten unsere Enkelkinder sich nicht mehr vom Opa verabschieden, mhm, was uns wichtig war. Und meine Schwiegermutter, die jetzt 90 wird. Und das war uns doch wichtig, dass alle nochmal am nächsten Sonntagmorgen sich alle am Bett versammeln. Achso, das heißt, es war gestattet, dass die ganze, ja, Nacht über der, ja, Verstorbene in seinem Bett liegen bleiben konnte. Ja, ja. Und am nächsten Morgen kamen dann die Angehörigen. Um 11 sind wir sonntagsmorgens nochmal hin für 2 Stunden, mhm, und haben dann, ja, wir haben einen Choral gesungen. Und wir haben auch für ihn gebetet und wir haben wirklich da 2 Stunden in Stille, mhm, und Andacht verbracht, was sogar die Kinder mitgemacht haben und akzeptiert haben. Wie alt sind die Kinder? Die waren zu dem Zeitpunkt so zwischen 2 und 8. Ah ja, also ganz klein noch. 7, mhm, ja, 7 Kinder an der Zahl, meine ich. Ach so, 7 Kinder an der Zahl. Und sie, aber Kinder, habe ich festgestellt, gehen doch ganz anders mit solchen Situationen um. Ne? Als mein Mann im Rollstuhl saß, da sind die Enkelkinder auf seinen Schoß geklettert und fanden das höchst amüsant, mhm, da mit dem Opa Rollstuhl zu kreisen. Ne? Mhm. Also die hat nicht diese Hemmschwelle. Das ist natürlich auch etwas sehr zu Begrüßendes, dass man so lange Abschied von einem Verstorbenen, ja, nehmen kann. Das ging natürlich in einer normalen Klinik überhaupt nicht. Ach nein. Da kann man vielleicht 1 Stunde, 2 Stunden und dann muss irgendwas geschehen. Dann werden, ja, die Verstorbenen weggeschafft. Ja. Und darum also, habe ich immer das Gefühl, dass noch zu wenig Aufklärung gemacht wird. Ja. Damit die Menschen mal ganz genau wissen, so, was passiert in einem Hospiz. Das finde ich auch und deshalb machen wir ja auch diese Sendung heute und haben, ja, die Möglichkeit, eine ganze Stunde darüber zu sprechen. Und du hast uns schon sehr viel erzählt, dafür bedanke ich mich sehr herzlich. Und ich höre daraus, dass du das keineswegs bereust, dass dein Mann dort in dieses Hospiz gegangen ist. In den Anfängen habe ich mir schon manchmal ein schlechtes Gewissen gemacht, aber nachdem ich gesehen habe, dass es alles gab, was er brauchte, mhm, an Zuwendung, an technischen Hilfsmitteln. Mhm. Hinterher hatte mein Mann so einen Bettlifter, weil er selbstständig nicht mehr vom Bett in den Rollstuhl, mhm, konnte. Oder dass man ihn, wenn ich nicht da war, auch nochmal mit dem großen Pflegerollstuhl, mhm, die Herbstsonne geschoben hat. Mhm. Das fand ich so gut. Ja. Und das muss ich immer wieder sagen, das war wohltuend. Liebe Ursula, ich danke dir sehr herzlich, dass du angerufen hast. Gerne. Und etwas dazu beigetragen hast, dass noch mehr Aufklärung stattfindet und man, ja, noch genauer Bescheid weiß, was dort passiert. Ja. Ich danke dir und wünsche dir alles Gute. Ja, danke schön. Auf Wiederhören, Ursula. Wiederhören. Unser Thema heute Nacht, Hospize. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, mit Angehörigen, so wie wir es gerade mit Ursula getan haben, gerne mit Personal im Hospiz. Und wenn es möglich ist, vielleicht auch gerne mit jemandem, der zurzeit in einem Hospiz liegt. Oder vielleicht auch mit einer Mutter, deren Kind in einem Kinderhospiz liegt. Telefonnummer 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Nummer für euch, oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Weiter geht es mit Uschi und Uschi ist 66. Guten Morgen. Morgen, Domian. Guten Morgen, Uschi. Ja, ich rufe auch aus dem Grund an, dass das mal bekannter gemacht wird, mhm, weil ich auch sagen muss, dass es ein wirklich würdevolles Sterben ist. Welchen Bezug hast du zum Hospiz? Also mein Mann ist im Februar vor drei Jahren verstorben im, ja, Hospiz. Ja. Also er war lange krank, hatte Darmkrebs. Mhm. Und im Krankenhaus, also als haben wir dann die Ärzte gesagt, dass das nicht schaffen wird und dass sie nichts mehr machen können. Und ich hätte ihn gerne nach Hause geholt, aber da haben sie mir von abgeraten, dass ich das also nicht schaffen würde. Mhm. Und haben mir den Vorschlag gemacht, ins Hospiz zu gehen. Mhm. Und mein Mann war sehr verschlossen, was über Sterben zu sprechen war. Mhm. Also er konnte nicht loslassen, er wollte uns nicht alleine lassen, sagen wir mal so. Mhm. Und wenn ich Anstalten machte, mal darüber zu reden, da ist er abgeblockt. Ja. Und darum war das unheimlich schwierig, jetzt zu sagen, wollen wir ins Hospiz gehen. Das glaube ich. Also er war noch voll ansprechbar zu der Zeit? Ja, war er. Wie hat er denn dann reagiert, als du es vorgeschlagen hast? Also ich habe es erstmal so gemacht, die Ärztin ist erstmal zu ihm reingegangen. Mhm. Und hat also ihm wohl klar gemacht, dass es ganz schlecht um ihn steht. Mhm. Und danach bin ich dann rein und habe gesagt, hat die Ärztin mit dir gesprochen und sagt da, ja, ich sag du, das ist ein Haus, wo ich mit bei dir sein kann, mhm. wo du nicht mehr diese ganzen Untersuchungen und diese Quälereien, die ja immer noch im Krankenhaus mhm. gemacht werden. Mhm. Und ja, und dann hat er mich nur angeguckt und hat gesagt, du meinst das Hospiz. Also mhm. er wusste ganz genau, wovon mhm. gesprochen wurde. Und da habe ich gesagt, ja. Und da sagt er sofort, ich sage, ja, ist gerade ein Platz frei, weil das wirklich schwierig ist. Mhm. Und da hat er zugestimmt. Das heißt, wenn ein Patient dem zustimmt, ist dem Patienten natürlich auch absolut klar, dass er sterben wird. Ja. Das, und das war eigentlich ein Weg für meine Kinder und für ihn, dieses Verständnis, du musst uns verlassen oder... Mhm. Also das wurde nicht ausgesprochen, es wurde praktisch über das Hospiz gesprochen. Ja. Also das ist jetzt so weit, dass ich gehen muss und ihr wisst das. Wie lange war er dann im Hospiz? Ja, nur ein paar Stunden. Ach, nur ein paar Stunden? Das haben wir aber nicht gewusst. Also ich hatte wirklich die Hoffnung, dass ich bei ihm noch bleiben konnte und auch wenn er einschläft, dass ich da sein kann. Das ist ja auch Wahnsinn. Denn er hat ja noch diese, ich meine, das ist für einen Schwerkranken ja auch eine Tortur, da mit dem Krankenwagen oder mit einem entsprechenden Fahrzeug dorthin gebracht zu werden. Das war ganz schlimm. Also er hat auch da vorher Morphium gekriegt, mhm. damit da diese Schmerzen nicht spürt. Und aber ich habe gemerkt, als sie ihn reingetragen haben, dass er schon entspannter war. Mhm. Also für mich im Nachhinein war es deshalb gut, weil ich gemerkt habe, jetzt kann er loslassen. Hm. Also ihr wisst alle, ich muss gehen. Ja. Ist er denn dann, als er in dem Hospiz dann eingeliefert worden war, ist er nochmal so klar zu Bewusstsein gekommen? Oder hat er dann nur geschlafen? Nein, er hat die Augen waren auf, er hat mich auch angeguckt. Hm. Und die haben auch das Bett schon für mich reingestellt. Hm. Und ich hatte auch eigenes Bettzeug mit, weil ich wusste, wie er das liebte und so. Hm. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich fahre jetzt nach Hause, hole meine Sachen und bleibe bei dir. Hm. Und das hast du dann auch gemacht? Ja, aber er hat sich dann davon geschlichen. Das heißt, während du weg warst, ist er gestorben? Also ich war, meiner Tochter bin ich nach Hause gefahren, habe die Sachen geholt und ich war schon in der Nebenstraße im Auto, da ging das Handy, ihr Mann ist eingeschlafen. Du sagtest gerade so, er hat sich dann davon gestohlen. Ja, also... Höre ich da so eine kleine Kränkung heraus? Also ich war erst sehr, sehr, sehr traurig, muss ich sagen. Ich wäre gern dabei gewesen, wenn er einschläft. Vielleicht, Uschi, wollte er aber alleine sein. Das meine ich ja. Mhm. Weil wir sind dann ins Hospiz angekommen und dann kam mir gleich ein Mann, also ein Mitarbeiter entgegen und hat gleich gesagt, ich war bei ihm, er war nicht alleine, er ist ganz friedlich eingeschlafen. Mhm. Und dann kam auch seine Ärztin, seine Behandelnde zu mir und hat mir gleich erklärt, dass es Menschen gibt, die können nur gehen, wenn die Angehörigen nicht dabei sind. Man hört das ganz oft von Sterbebegleitern oder von Leuten, die in Palliativstationen oder Hospizen arbeiten, die erzählen das, dass die Angehörigen gerade mal eben weg sind, was trinken oder mal... Genau. Und dann sterben. Da wollte sie mich auch mit trösten, weil, und ich finde auch, der Sterbende hat das Recht, selber zu entscheiden, natürlich, ja, wie er gehen möchte. Man weiß es ja nicht, was für ein komplizierter, komplexer Prozess das Sterben ist. Vielleicht ist es wirklich einfacher, wenn man dann komplett ungestört ist und sich nicht noch vielleicht Sorgen, ja, um die Trauer der, ja, Zurückgebliebene machen muss. Weil es hat ihm sowieso immer schon leid getan, dass ich alles machen musste, siehst dass du? Er nichts, ja, machen konnte. Mhm. Und er wollte, glaube ich, nicht, dass ich das miterlebe, oder er wollte einfach alleine gehen. Das war seine Entscheidung. Also du sagst es gerade ein paar Stunden. Über wie viele Stunden reden wir? 3 Stunden? 4 Stunden? 5 Stunden, glaube ich, Stunden waren es ungefähr. Ich habe ja gerade mit Ursula auch darüber gesprochen. Hast du dann deinen Mann auch noch länger in diesem Zimmer behalten können? Ja, ich habe das genauso gemacht. Das war nämlich nachmittags. Mhm. Und mein Sohn war dann da, meine Tochter, mein Schwiegersohn und ich. Mhm. Und wir, also erstmal muss ich sagen, machen die das ganz wundervoll. Also sie haben ihn sehr schön aufgebahrt, aber so... ja, das Zimmer ist auch nicht wie ein Krankenzimmer. Es, mhm, ist wie eigentlich wie ein Hotelzimmer, mhm, mit Fernseher und allem. Mhm. Also man hat nicht das Gefühl, ich bin jetzt in einem Krankenzimmer. Mhm. Dann hat noch ein Buch da gelegen, da konnte jeder von uns noch ein paar Worte für ihn eintragen. Mhm. Dieses Buch hatte die Hospizleitung dorthin gelegt. Ja, genau. Und das konntet ihr später dann mitnehmen? Oder nein, wie? Das bleibt da. Ach so, das bleibt da. Das bleibt so da. Ah, ja. Und auch später jetzt, weil ich mir das gerade einfällt, sie haben dann auch darum gebeten, dass wir einen Stein nochmal bringen, weil für jeden Verstorbenen gibt es in dem Haus einen Stein. Ah, und wo kommen die Steine hin? Das ist so ein, ja, wie so ein Board. Mhm. Ne, so ein, und da liegen die alle drauf. Und ach da so, kann man den Namen draufschreiben, ah, oder, also... Klingt im ersten Moment rührend, im zweiten Moment... aber auch ein bisschen gruselig, oder? Man sieht dann ganz viele Steine und all die Toten, die damit zu, ja, verbinden sind. Ja. Oder? Ja. Wie hast du es empfunden, als du das gesehen hast? Also, kann ich gar nicht mehr sagen. Mhm. Das ist mir nicht so nahe gekommen. Mhm. Also ich fand dieses Abschiednehmen, das fand ich, also dass wir waren erst alle gemeinsam drin. Mhm. Und dann ist jeder nochmal einzeln reingegangen. Und ich habe auch darum gebeten, dass mein Mann die Nacht noch da bleiben kann. Also die haben gefragt. Mhm. Das finde ich ja wirklich ganz toll, dass man das so machen kann. Ja. Dass man in aller Ruhe und ganz, ja, friedlich Abschied nehmen kann von dem Verstorbenen. Ja, die haben auch gesagt, sie können die ganze Nacht hier bleiben, wenn sie wollen. Mhm. Mhm. Weil es ist schwierig. Ich bin immer rausgegangen, dann als ich allein drin war, immer wieder reingegangen. Ich konnte, mhm, einfach nicht gehen. Wie war das für dich, wenn du... als du dann alleine im Totenzimmer mit deinem verstorbenen Mann gesessen hast? Zu Anfang, muss ich sagen, war es noch mein Mann. Mhm. Und ich habe mit ihm auch gesprochen. Mhm. Und dann habe ich mich verabschiedet. Und eigentlich, was man so macht, man bedankt sich nochmal oder was einem so einfällt. Ich, mhm, weiß jetzt gar nicht mehr so. Mhm. Und dann bin ich... immer raus und immer wieder rein. Und dann habe ich ihm einen Kuss gegeben und dann habe ich gemerkt, dass er ganz kalt ist. Und, mhm, dann konnte ich gehen. Mhm. Also das war für mich dann, ja. Das war dein Abschied nehmen. Das war mein Abschied, ja, nehmen. Hast du ihn am Anfang auch noch öfters angefasst, als er verstorben war? Ja. Das schon? Mhm. Ja. Mhm. Hab ihn auch gestreichelt und so. Also, mhm, wir waren 43 Jahre verheiratet. Ja, also, ja, das ist... ist dann schon, ich habe ja gewusst, dass er stirbt, aber, mhm, es ist dann doch... Nach diesen Eindrücken, die du dort gewonnen hast, ich wünsche dir ein noch ganz, ganz langes Leben. Dennoch, jeder muss sich darüber klar werden, dass jeder stirbt, ob jung oder alt. Ja, das merkt man kriegt auch eine andere Einstellung dazu. Das glaube ich, ja, ja. Würdest du für dich sagen, wenn ich irgendwann diesen Weg gehen muss, ich würde auch in ein Hospiz mich einweisen lassen, oder? Ja, würde ich, weil es für die Angehörigen auch viel, viel leichter ist. Mhm. Weil, wie die Dame vorher sagte, es ist auch eine Fröhlichkeit da. Mhm. Und wenn sie sprechen mit einem vorher, und sie sprechen immer über Gäste, sie sprechen also nie über Kranke oder über Patienten. Ach so, das ist ja auch wichtig. Also es gibt keine Patienten dort, nein, sondern nur Gäste. Das sind Gäste. Mhm. Und sie fragen auch, wie ist sein Alltag, so gar nicht so, als wenn... jetzt stirbt er, jetzt braucht man sich eigentlich gar nicht mehr drum kümmern, was ihm Freude macht oder so, sondern sie fragen ganz lange nach. Ich habe ja auch allerhöchsten Respekt, muss ich ja sagen, vor Leuten, die dort arbeiten. Also das muss ich auch sagen. Mhm. Das ist, also die helfen einem auch sehr und sind für einen da und finden auch die richtigen Worte. Ja. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, heute Abend auch noch mit dem einen oder anderen zu sprechen, der dort arbeitet. Ich danke dir auf jeden Fall auch sehr, Uschi, dass du uns angerufen hast und uns auch deine Geschichte so erzählt hast. Somit wird das immer plastischer, was es bedeutet, was Hospiz bedeutet. Ja, also da möchte ich auch mich wirklich mal bedanken allgemein an diese Menschen. Ja, das muss man immer wieder sagen, finde ich. Ja. Liebe Uschi, vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön, dir auch. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. Wir haben heute ganz vergessen, unser Themenschild fürs Fernsehen hier aufzustellen. Das steht ja eigentlich immer hier, deswegen muss ich das jetzt ganz oft sagen, was für ein Thema wir haben. Wir haben das Thema Hospize. Hospize, das sind ja etwas, ich sag mal so volkstümlich ausgedrückte Sterbehäuser. Menschen, die dort in Würde ihren letzten Lebensabschnitt verbringen. Schwerkranke Menschen, unheilbar kranke Menschen und dort wird in erster Linie auf Lebensqualität geachtet und nicht auf Lebensquantität. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten reden, die dort arbeiten, mit Leuten, mit Angehörigen, so wie gerade schon, oder wenn möglich, vielleicht auch mit jemandem, der zurzeit in einem Hospiz liegt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Elvira und Elvira ist 59. Guten Morgen, Elvira. Hallo? Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Elvira. Du drehst den Ton von deinem Fernseher oder von deinem Radio bitte ganz runter. Ja. Dann können wir besser reden. Ja. Du hast dich auch zu unserem Thema Hospize gemeldet. Warum? Jawohl. Ich möchte auch mal gerne sagen, dass die Arbeit in der Kinderhospiz ganz, ganz wichtig ist. Ja. Ich arbeite ehrenamtlich bei einem Kinderhospizdienst in Unna. Aha. Und begleite Familien mit lebensverkürzten Erwartungen von den Kindern. Ja. Nun glaube ich, dass... Ich glaube jetzt, dass das sicher ganz... Ich bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt. Ja, das kriegen wir schnell, Elvira. Das ist gleich vergessen. Weißt du, ich glaube ja, dass ganz viele Leute schon hohen Respekt und auch ein bisschen Angst haben, wenn sie überhaupt das Wort Hospiz hören. Wenn sie aber das Wort Kinderhospiz hören, ich glaube, dass dann alle Leute ganz, ganz große Gefühle haben. Du arbeitest ehrenamtlich in einem Kinderhospiz. Das heißt, du begleitest Kinder in den Tod. Ja. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen aus deiner Arbeit erzählen? Ja, ich kann erzählen. Ich habe dann einen Kurs, wir wurden ausgebildet und bin dann gleich in eine Familie gekommen, wo ein todkrankes Kind war, mit Geschwisterkindern auch. Wie alt war das Kind, das todkranke Kind? Das todkranke Kind war damals 7 Jahre alt. Und welche Erkrankung hatte das Kind? Das ist ein ganz schwerer Name. Ich habe den jetzt. Also auf jeden Fall war es sehr schwer erkrankt und es gab keine... Ja, Chromosom erkrankt. Ach so, ja. Ja, und die saß dann halt nur im Rollstuhl noch und die hat gar keine Lebensqualität an sich nicht mehr gehabt. Aber man hat versucht, ihr das Leben einfach noch mal ein bisschen zu erleichtern. Also sie kam dann zu euch in das Hospiz? Nein, ich blieb in der Familie. Ich war ganz in der Familie und habe dort... Ach so, du arbeitest gar nicht... Begleitet. Du arbeitest gar nicht... Im Hospiz nicht, sondern ehrenamtlich bei einem Hospizverein. Ach, jetzt verstehe ich. Das heißt, du gehst sozusagen ambulant raus... Ambulant, und machst Hausbesuche. Jawohl. Ah, ich verstehe. Ja, das gibt es auch. Das muss man auch dazu erklären. Du gehst in die Familien und hilfst und begleitest. Und begleite alle, also die ganze Familie quasi. Ne? Wie lange hast du dieses Kind begleitet, bis es gestorben ist? Knapp 2 Jahre. 2 Jahre? Ja. Bist du täglich dorthin gegangen? Nein, 2-mal die Woche. Was hast du denn da mit dem Kind gemacht? Ich habe ja versucht vorzulesen, was heißt, ich habe ihr auch vorgelesen, ich habe sie viel gestreichelt. War sie geistig ansprechbar? Nein, sie war überhaupt nicht mehr geistig ansprechbar, aber ich denke mir, sie hat immer gefühlt, wenn jemand bei ihr saß und hat ihr erzählt. Sie hat auch eine kleine Schwester gehabt, wenn ich die auf meinem Schoß hatte und sie konnte sie streicheln. Mhm. Und das hat sie noch gespürt, denke ich mir. Das weiß man alles nicht. Warst du dann auch dabei, als das Kind gestorben ist? Leider nicht. Ich war an dem Tag, einen Tag bevor sie gestorben ist, noch bei ihr. Abends ist sie dann noch in die Klinik gekommen und ist dort dann in den Armen von der Mutter verstorben. Du sagst gerade leider nicht. Warum sagst du leider? Weil ich ganz gerne auch dabei gewesen wäre, weil ich dieses Kind richtig geliebt habe, gelernt habe, es zu lieben. Und das Kind hat das sicher gespürt? Ja, ich glaube schon. Wie viele Jahre machst du das schon? 6 Jahre. 6 Jahre, das heißt, du hast schon zahllose Kinder begleitet, kann man sagen? Nein. Nein? Eigentlich, ich bin jetzt, mache im Moment ein bisschen Pause, weil ich meine schwerkranke Mutter noch habe, die ich auch noch mitversorge. Und jetzt war ich zum Schluss bei einem 26-jährigen jungen Frau, die schon 12 Jahre liegt und schwer krank ist und nicht sterben kann einfach. Und die junge Frau lebt heute immer noch? Die lebt noch, aber... Was für eine Krankheit hat die junge Frau? Die hat auch dieselbe Krankheit wie das andere. Auch eine komplizierte Erkrankung. Ja, ganz. Und du sagst, die Arme liegt schon seit 12 Jahren im Sterben? In der Familie. Und sie kommt dann ab und zu, bringen die Eltern sie auch ins Kinderhospiz. Ist sie auch geistig nicht so? Nein, gar nichts mehr. Elvira, jetzt möchte ich dich fragen. Woher nimmst du die Kraft für eine solche Tätigkeit? In der Familie, bei meinem Mann, der mir sehr viel Kraft gegeben hat in der Zeit. Ich habe auch eine gute Freundin, die in einem Erwachsenenhospiz mitarbeitet, mit der konnte ich mich auch oft austauschen. Und vor allen Dingen in der Gruppe vom ambulanten Kinderhospiz. Ja. Was ist für dich die Motivation, das zu machen? Warum machst du das? Warum? Ich denke, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, Familien zu begleiten. Die Familie nicht alleine zu lassen in ihrem ganz großen Leid, das sie haben mit diesen schwerkranken Kindern. Ich habe heute noch Kontakt zu der Familie. Einen mütterlichen Kontakt, kann man so sagen. Bricht dir nicht manchmal das Herz, wenn du so todkranke junge Menschen und Kinder siehst? Ja, man darf es auch nicht zu nah an sich rankommen lassen. Gelingt einem das denn? Nein. Nein, das glaube ich. Ich habe den Tod von diesem Kind bis heute noch nicht richtig verarbeitet. Das heißt, du nimmst natürlich diese Sachen mit nach Hause? Ja. Und beschäftigst dich? Man nimmt sie mit. Man nimmt sie einfach mit. Und es ist aber auch eine schöne Aufgabe, die man hat. Könntest du sagen, dass du sagst eine schöne Aufgabe. Welchen Nutzen du daraus ziehst? Ich denke, ich kann viel geben von dem, was ich vielleicht auch mal kriegen kann von einem Hospiz oder von Menschen, die mich halt pflegen. Gab es in deinem Leben mal ein Ereignis, dass du seit diesem Ereignis sagst, ich muss mich auch mehr für Menschen engagieren? Oder warst du schon immer jemand, der sehr gerne geholfen hat? Ja, ich bin sehr sozial eingestellt. Ich bin selber Altenpflegerin gewesen, im Außendienst sowie auch im Heim und sehe da sehr viel, was nicht sein müsste. Dass die Leute auch viel allein gelassen werden und sage, die Hospiz, die haben ja auch keine Zeit, muss man ja auch dabei sagen. Also diese ambulante Hospizeinrichtung ist natürlich auch etwas sehr, sehr Großartiges, dass Leute aus dem Hospiz oder ehrenamtliche Helfer, so wie du, dann in die Familien gehen. Ist dann so, dass die Familien darum bitten, dass jemand kommt. Ja, die rufen uns an im Dienst und das ist auch kostenlos. Die Eltern brauchen auch nichts zahlen. Diese Begleitung ist ganz kostenlos. Und auch in den Kinderhospizhäusern. Ich war jetzt im Löwenherz schon in Bremen. Das ist ein so tolles Haus, ein fröhliches Haus. Kein Sterbehaus. Es ist ein fröhliches Haus. Ja. Wir weigern uns, das auch zu sagen. Ne? Ja, ich habe gerade. Da ist so viel Fröhlichkeit in dem Haus. Ja. Ich habe es gerade auch so salopp gesagt, aber ich wollte es halt nur erklären. Ja, aber wie gesagt, und die Angestellten da, die sind mit so viel Liebe dabei. Ja, also, und aber ich muss immer wieder sagen, dass die Leute auch keine Angst sollen haben, diesen ambulanten Dienst in Anspruch zu nehmen. Ja. Wir geben den Eltern ja auch Kraft wieder damit. Natürlich. Sie können mal 2 Stunden außer Haus gehen. Sie können wieder auftanken. Ja, was sehr wichtig ist in einer solchen Situation, da hast du völlig recht. Elvira, ich ziehe meinen Hut vor dir. Ich finde, ja, wirklich, ich finde das ganz toll, was du da machst und dass du dich engagierst und du wirst sicher schon vielen Menschen durch deine Art und deine Hilfsbereitschaft sehr geholfen haben. Ja. Danke für deinen Anruf. Ja. Und alles Gute für deine weitere Arbeit wünsche ich dir. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Unser Thema Hospize heute Nacht. Und ich bin zu diesem Thema jetzt verbunden mit Caro. Und Caro ist 45. Guten Morgen, Caro. Ja, hallo Domian. Eine Frau. Ich war gerade im Überlegen. Ist es eine Frau oder ein Mann? Eine Frau. Nein, Caro. Caro. Du hast dich zu dem Thema gemeldet. Warum? Weil, also wie gesagt, ich habe heute Abend deine Sendung eingeschaltet, weil ich kann nicht schlafen. Meine Mama liegt im Sterben. Ich muss morgen nach Hause fliegen. Und die liegt im Krankenhaus. Die Ärzte können nichts mehr machen. Ja. Und dann dachte ich, Hospiz, genau das wär's. Weil meine Mama hat gesagt, das Letzte, was sie noch gesagt hat, sie kann nicht mehr sprechen inzwischen. Sie möchte nach Hause. Und dann die Ärzte gesagt, das geht nicht. Was für eine Erkrankung hat deine Mutter? Meine hat Leukämie. Leukämie, wie ist alt? Zwischen Morphium und so, die ist 78. Ja. Geht also schon seit einem halben Jahr. Chemotherapie ist auch. Können sie jetzt nicht weitermachen, weil sie so schlecht geht. Heute Morgen hatte sie schon dann irgendwie Vorkammerflimmern, oder wie man das nennt. Und die Ärzte wollten sie auf die Intensivstation verlegen und ihr Gatte hat das abgelehnt. Und er ist mein Stiefvater, er ist der Ehemann, er hat das Sagen. Und du überlegst jetzt, deine Mutter es zu arrangieren, dass deine Mutter in ein Hospiz verlegt wird? Ja. Ja. Weil da in dem Krankenhaus, die Schwestern haben keine Zeit, die Ärzte wissen auch nicht Bescheid. Und also es ist wohl ein ziemlicher Horror. Ich habe das Glück, dass meine Schwester ja in Stuttgart lebt und auch da ist. Aber die muss ja auch arbeiten, die packt das auch nicht. Und ich habe es einfach ganz spontan. Ja, du hast gerade gesagt, das hörte sich so an, als hättest du nicht gerade das beste Verhältnis zu dem Lebensgefährten deiner Mutter. Ist doch, eigentlich schon, aber er hat halt medizinisch überhaupt keine Ahnung und er will vor allem nicht wahrhaben, dass es zu Ende geht. Ist er denn auch damit einverstanden, dass ihr in ein Hospiz kommt? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, der weiß nicht mal, was das ist. Ja gut, dann müsst ihr euch aber sehr einig sein. Das muss dann ja auch sehr schnell arrangiert werden. Das muss ganz schnell arrangiert werden, weil ich weiß nicht mal, wenn ich morgen nach Hause fliege, ob meine Mutter dann noch lebt, wenn ich ankomme. Wie weit bist du entfernt? Ich lebe in Berlin und meine Mutter in Stuttgart. Ja. Gut, okay, der Flug sind 15 Minuten. Wie lange ist deine Mutter denn schon krank? Das ging vor einem halben Jahr los. Dann wussten die Ärzte ewig lang nicht, was sie hatte und so. Und irgendwann hieß es dann erst die Vorstufe von Leukämie. Und dann haben sie gesagt, es ist Leukämie. Dann hat sie diese ambulante Chemotherapie gekriegt. Also das heißt, immer alle 4 Wochen, eine Woche lang spritzen. 4 Wochen lang nicht. Und dann ging es rapide bergab. Wie oft hast du deine Mutter jetzt in dieser Krankheitsphase besucht? 2-mal war ich da. 2-mal? Und das letzte Mal, wo ich im Krankenhaus war, da hat sie schon gesagt, sie will nicht mehr, sie kann nicht mehr. Und dann kam aber so eine Phase, wo sie dann meinte, sie will sterben. Und dann wieder, sie will nicht sterben. Und sie war völlig verwirrt und ich habe meine Mutter gar nicht mehr wiedererkannt. Und jetzt hat mich nur meine Schwester eben angerufen und hat gemeint, du würdest sie gar nicht wiedererkennen. Erschrick dich morgen nicht. Geh bitte nicht allein in die Klinik, warte, bis ich von der Arbeit komme, wir gehen zusammen. Und wie gesagt, im Krankenhaus sind total überfordert und die Ärzte geben auch keine Auskunft weiter. Die sagen Morphium jetzt und sie machen gar nichts mehr. Nun haben wir gerade gehört, dass das unter Umständen auch gar nicht so einfach ist, dass man nur mit dem Finger schnippt und man hat sofort einen Platz im Hospiz. Das muss ja nur alles angefragt und organisiert werden. Ja, wer macht das? Ich denke, da wird uns die Zeit fehlen. Also ich kann ja erst ab morgen da irgendwie aktiv werden. Und ich kenne mich auch gar nicht aus, wie das in Stuttgart ist, die ganze Situation da, ne? Ob wie viel es davon gibt und so. Und nach Hause darf ich sie nicht bringen, also das haben die Ärzte gesagt, geht nicht. Ich muss dir sagen, Caro, ich zuckte gerade so ein bisschen zusammen, als ich fragte, wie oft du sie besucht hast. Und da hast du gesagt, zweimal. Ja, ist das im November und im Dezember da. Ist das nicht ein bisschen wenig, wenn die Mutter fast im Sterben liegt? Das wusste ich damals noch nicht. Sie hat immer ihr Blut gekriegt und dann ging es immer gut, dann war sie wieder zu Hause. Aber du wusstest von der Schwere der Erkrankung, das wusstest du schon. Dass es Leukämie ist, ja, das wusste ich schon, aber sie ist ja mit der Chemotherapie. Ein Jahr lang und dann ist wieder alles bestens und wie gesagt, ich lebe in Berlin und sie lebt in Stuttgart. Ne? Ich arbeite ja, ich kann ja nicht jede Zeit nach Hause. Ja, gut, das hat ja so seine eigene Einstellung zu, klar. So, auf jeden Fall fährst du morgen hin und muss alles arrangiert werden. Ja, und ich hoffe, dass sie die Nacht überlebt und jetzt dachte ich, dass ihr vielleicht irgendwie Hospizadressen habt in Stuttgart oder so oder jemanden vielleicht meldet oder so. Ja, natürlich haben wir Adressen, da können wir dir gerne weiterhelfen. Dann müsstest du dich dann morgen ans Telefon setzen und sofort rund telefonieren. Sehr gerne. Dann würden wir dich jetzt gleich zurückrufen, Caro, und dich versorgen mit den Adressen. Und ich wünsche deiner Mutter viel Kraft für all das, was jetzt bevorsteht. Ja, danke schön. Liebe Caro, wir melden uns gleich. Du legst bitte auf. Okay, tschüss. Danke. Tschüss. Und hier ist Johannes. Johannes ist 77. Guten Morgen, Johannes. 77? Ja, 77, habe ich gesagt. Oh, ja. Ja. Johannes, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja. Johannes, was für einen Bezug hast du zum Hospiz? Ich war Krankenhausseelsorger und therapeutischer Begleiter von Seelsorgern. Und mir genügte die Krankenhausarbeit nicht, weil Menschen am Ende ihres Lebens dann nicht gut aufgehoben sind. Da habe ich vor 20 Jahren mit vielen anderen, also 18 anderen, in Mainz eine Hospizvereinigung gegründet. Oh ja, da bist du einer der Vorreiter. Ja, die dann zunächst vor allem ambulant gearbeitet haben. Aber aus dieser Vereinigung haben wir vor 8 Jahren auch mit Hilfe einer Erbschaft konnten wir das machen und des Caritasverbands ein stationäres Hospiz gegründet. Und da war ich bis jetzt zu Beginn dieses Jahres hauptamtlich tätig. Ja. Vor allen Dingen, mein Auftrag war vor allen Dingen, den Schwestern, die ja eigentlich die Schwerarbeit machen, die Pfleger und Pflegerinnen, den Rücken zu stärken. Und gehe da auch immer noch hin und sitze da rum und trinke Kaffee und habe nichts zu tun, damit die jemanden haben, der nichts zu tun hat und mal Zeit für sie hat, einfach sonntags den anzusprechen und sagen, also, ich muss sie mal was fragen und so. Wie viel Zimmer hat dieses Hospiz? Acht Zimmer. Acht ist gewöhnlich, hat sich so herausgestellt in Deutschland als eine gute Zahl für den Personalschlüssel. Ah so, interessant zu erfahren, ja. In ganz vielen acht Zimmern, alles Einzelzimmer. Johannes, du hast ja nun eine enorme Erfahrung im seelsorgerischen Dienst, kann man sagen. Ja, und auch im direkten Begleiten von Sterbenden. Das heißt, du hast wahrscheinlich, du kannst die Zahl nicht nennen, unendlich viele Menschen in den Tod begleitet. Ja, auch. Ja. Was war für dich bei dieser Arbeit das Schwierigste? Für mich schwierig war, innerlich bei mir zuzulassen, dass die Leute nicht sterben müssen, wie ich mir das denke. Dass ich ganz, ganz tolerant wurde und sage, der muss jetzt sich nicht noch mit seinem Sohn oder seiner Tochter aussöhnen. Der darf auch so gehen, wenn sein Leben nun eben so war. Mhm. Jetzt brauchen wir ihn nicht mehr quälen und so. Mhm. Oder wenn da Leute kommen, das so zuzulassen, dass selbst im Sterben jemand noch seine ganz eigene Persönlichkeit ist. Diesen ganzen Respekt mir selber abzufordern, das habe ich da noch gelernt. Hast du in all diesen Jahren Sterbeprozesse begleitet, die dich, obwohl du so erfahren bist, noch sehr, ja, ich will mal sagen, tief berührt haben? Ja, ich habe jetzt gerade aus neuerer Zeit einen in Erinnerung. Da saß ich da im Hospiz sonntagsnachmittags, habe die Tür zum Schwesternzimmer aufgelassen. Da kam draußen ein Ehepaar vorbei, wohl aus einem der Zimmer, und blieb stehen. Und der Mann sagte, Sie sind hier der katholische Seelsorger, ja? Ich sag ja, aber kennen Sie mich? Nee, ich habe Ihr Bild gesehen, da vorne im Eingang ist ja das ganze Personal abgebildet in der großen Bildwand. Hm. Und da stehen Sie ja auch drauf. Ich sage, und Sie, ich gehe wohl nicht falsch in der Annahme, dass Sie hier gekommen sind, um von jemand Abschied zu nehmen. Ach, sagt er, Abschied nehmen ist ja gar keine Rede davon. Wir reden ja gar nicht miteinander. Ich sage, aber Sie sind hier. Ich kannte den Mann nicht. Sie sind hier. Wen haben Sie denn besucht? Meinen Vater. Aber wir reden schon seit 16 Jahren nicht mehr miteinander. Sag ich, ist ja wirklich was Schwerwiegendes vorgefallen vor 16 Jahren. Nein, sagt er, einfach zwei Pelzer Dickköppe, die einfach nicht mehr miteinander reden. Und die Frau weinte, und da sagte ich, hören Sie, strengen Sie sich jetzt nicht an und strengen Sie Ihren sterbenden Vater nicht an, jetzt noch zu reden. Warum sind Sie denn hier? Ich sag, doch mein Vater nicht im Stich. Ich sag, die Sprache versteht er. Gehen Sie einfach hin, begnügen Sie sich mit dieser Sprache. Lassen Sie ihn nicht im Stich. Und sein Herz wird sich mit Ihnen auffüllen und alles andere wird langsam in Ihnen aufwachsen. Das ist das, was Sie tun können. Sie können mit ihm reden in der Sprache, die Sie nun 16 Jahre geübt haben. Nicht sprechen, aber da sein, wenn es nötig ist. Das hat mich, sowas beeindruckt mich, dass ich da war. Dann setze ich abends auf den Bettkante und sage, Mensch, der Tag war wieder sinnvoll. Johannes, Leute eine Brücke schlagen. Ja, genau. Johannes, sterben Frauen leichter als Männer, kann man das sagen, oder umgekehrt? Trauern oder? Nee, sterben. Können sie schneller Abschied nehmen? Können sie schneller sterben? Können Frauen schneller sterben oder Männer? Ich habe den Eindruck, Männer leichter. Leichter? Ja, es gehört zu Frauen wahrscheinlich, dass sie ein Leben lang für alles sorgen müssen. Und das geht dann nicht mehr raus aus den Gliedern. Die meinen auch noch, auf dem Sterbebett sorgen zu müssen, dass ihre Familie gut Abschied nehmen kann und dass ihr Mann nicht merkt, dass sie sterben. Solche Sachen habe ich. Dass mir einer sagt, sagen Sie aber nicht meinen Mann, dass ich am Sterben bin. Der merkt das gar nicht. Und draußen sagt mir der Mann, gell, aber Sie sagen meiner Frau nicht, dass sie todkrank ist. Sie merkt das nicht. Und dann sage ich, Mensch, wie soll ich das denn machen? Und dann stelle ich mich verzweifelt. Und dann helfen mir die Leute. Ich sag ja, ich kann da nur mit klarkommen, wenn wir jetzt alle zusammen ans Bett gehen und offen reden. Und diese Offenheit ist manchmal der Segen dann noch in so einem Zimmer bei einer Familie, dass endlich einer ist, der mal einfach offen redet. Und dann geht es plötzlich. Ja. Hast du die Erfahrung gemacht, dass Menschen leichter gehen können, leichter sterben können, die mit sich und ihrem Leben im Reinen sind? Ja. Und da helfe ich Ihnen sehr bei. Es gibt so Dinge, die mir eigentlich die sterbenden und todkranken Menschen übermittelt haben. Ich habe noch nie erlebt, dass im Hospiz von Geld geredet wird, von den Kranken, von den Todkranken. Das ist ja interessant. Ja, es ist interessant. Das ist wirklich interessant. Das tritt so zurück. Ich hätte auch gedacht, ich muss da noch vieles regeln, womöglich mit Notaren noch. Genau. Ach, das liegt, irgendwann liegt das hinter Menschen. Es gibt ganz andere Dinge. Ich bemühe mich sehr, weil ich das so rausgebracht habe, dass ich Ansehen habe und das noch erlebe, dass ich mit Ansehen von dieser Welt Abschied nehmen kann. Dass ich irgendwie auf etwas stolz sein kann, auf mich selber. Und interessant, irgendwo wollen die Leute dazugehören. Das vielleicht kann man das in Zusammenhang bringen mit dem riesigen Druck heute bei Großveranstaltungen mit den Massen, wo die Jugend die Massen sucht. Irgendwo wollen Menschen dazugehören. Also dazugehören zu wie meinst du dazugehören? Zu was? Sie sagen, mein Gott, keiner will mich mehr. Und dazugehören, ich sage, hier bei uns haben Sie Brüder und Schwestern. Die Pfleger sind Ihre Brüder. Ach so, meinst du, So, ich habe auch Menschen, die zu mir stehen. Hast du erlebt, dass Menschen in diesen letzten Phasen ihres Lebens, vielleicht in der letzten Stunde, die noch klar bei Verstand waren, große oder sogar größte Ängste ausgestanden haben? Nein, ich habe niemanden in Panik sterben sehen. Niemanden. Kannst du sagen, nachdem du so viele Menschen in den Tod begleitet hast, was du daraus gelernt hast und was du daraus an, ich sag mal, Vorteil gezogen hast? Ich habe für mich daraus gezogen, ich war selbst auch todkrank, Vor 3 Jahren habe ich Lungenkrebs gekriegt. Mhm. Dank der modernsten Strahlentherapie ist mein Lungenkrebs zum Stillstand gekommen. Sehr gut, Gratulation. Ja, kann ich auch nur sagen. Und mein erster Gedanke war, dann kann ich ja noch was für den Spitz tun. Gut, aber ich habe darauf bezogen, ordne deine Dinge. Mhm. Ordne deine Dinge, sei es finanziell, sei es unter den Geschwistern, was ansteht. Nimm manchmal deine Mußestunden und schau mal so zurück auf dein Leben. Wenn du noch viel Zeit hast, was würdest du dann ordnen? Würde ich mich da und da nochmal hinwenden oder den und den nochmal kontaktieren oder die und die nochmal aufsuchen? Und das mache ich. Also ins Reine kommen. Ins Reine kommen. Ja, ja. Hast du Angst vor deinem eigenen Sterben? Nein, ich glaube, ich bin ganz gut aufgehoben und ich habe auch schon mit einem Freund gesagt, ich habe das mal als Gemeindepfarrer in jungen Jahren erlebt, dass eine Frau nicht wusste, wie sie ihrem sterbenden Mann beistehen sollte. Da hat sie sich zu dem Sterbenden ins Bett gelegt, ihr Kleid ausgezogen und ihn einfach in die Arme genommen. Da habe ich gedacht, so möchte ich auch sterben. Und das habe ich jetzt einem Freund gesagt, den ich so spürte, der meinte es wirklich zutiefst gut mit mir. Ich sage, achte auf mich, wenn mir das irgendwann zu Ende geht. Brauche ich jemanden, der mich in die Arme nimmt, damit meine Haut spürt, ich bin nicht allein gelassen. Das finde ich ausgesprochen rührend, dass das ein katholischer Geistlicher sagt. Ja, wir mussten ja darauf ein Leben lang verzichten. Aber, ja. Also Johannes, ich glaube, dass du eine ganz tolle Lebensleistung vorzuweisen hast, nach dem, was ich nur jetzt gehört habe. Ja, ich habe es gemacht und mach's immer noch. Auch dir gegenüber möchte ich meinen höchsten Respekt aussprechen und hoffentlich kannst du noch lange, lange, lange den Leuten mit all deiner Erfahrung gute Dienste tun. Ja, ich kann dir noch etwas sagen. Meine Freunde haben mich oft gefragt, sagen, wie kommst du da innerlich mit klar? Mhm. Wie ist das denn abends, wenn du da bei Sterbenden warst? Das ist doch alles furchtbar. Ja. Und dann sage ich, nee. Ich eigne mir die Leute nicht an. Es sind meine Brüder und Schwestern, nicht meine Freunde. Sie gehören mir nicht. Wir gehören zusammen für die Zeit des Lebens, aber sie gehören mir nicht. Nicht ich erleide den Verlust. Ich sag arm, ich persönlich sag arm, weil ich ja als katholischer Priester natürlich immer noch bete. Lieber Gott, ich habe für deine Tochter gesorgt. Ich habe im Hospiz mit der Frau gesprochen. Es ist deine Tochter, nicht meine. Achte du bitte heute Nacht auf sie. Ja. Ich muss pennen, damit ich am nächsten Tag wieder auf der Matte stehen kann. Johannes, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, und mit dir zu reden, und fand das ausgesprochen interessant. Du. Wie gesagt, alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir. Ja, und ich kann dir nur sagen, ich habe das gestern gehört, als du angesagt hast, Hospiz, da habe ich gesagt, ich rufe ihn an. Ja. Es ist ein Reichtum an Leben, was sich da auftut. Ja. Sehr schön, dass du es gesagt hast. Jo. Alles Gute wünsche ich. Gut, dass du angerufen hast. Danke. Tschüss. Unser Thema Hospiz heute Nacht, und wer gerne mit mir darüber sprechen möchte, 0800 220 50 50, wer in einem Hospiz arbeitet, Angehörige von Menschen, die in einem Hospiz liegen oder lagen, oder vielleicht auch mit jemandem, der zurzeit in einem Hospiz liegt. 0800 220 50 50. Und hier ist Petra, und Petra ist 50. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Petra. Hallo. Ich arbeite seit 12 Jahren auf einer Palliativstation. Das kann man ähnlich vergleichen mit dem Hospiz. Also genau. Das ist die klinische Vorstufe, kann man so sagen. Genau, ja. Da sind halt auch Patienten mit weit fortgeschrittenen Krebserkrankungen überwiegend, wo halt erstmal Symptombehandlung gemacht wird, also Schmerzeinstellung optimiert wird, Möglichkeit genommen wird, und auch werden die Patienten alle nochmal in intensiven Gesprächen über ihre Erkrankung oder weit fortgeschrittene Erkrankung aufgeklärt. Mhm. Du bist Krankenschwester. Ich bin Krankenschwester, ja. Und du machst das seit 12 Jahren. Mhm. Ja, ich habe die Station quasi so mit aufgebaut. Ich habe vorher auf einer onkologischen Station gearbeitet. Kannst du sagen, wie viele Menschen in diesen 12 Jahren bei dir verstorben sind? Also wir machen immer einen jährlichen Gottesdienst für Angehörige, ne, von verstorbenen Patienten. Und das wird immer vom Personal und von unserer Seelsorgerin organisiert. Da sind pro Jahr sind das durchschnittlich 60, 70 Patienten, die bei uns versterben. 60, 70. Und dann können wir es ja hochrechnen auf 12 Jahre. Genau. Mhm. Mhm. Ich habe ja. Hab das ja gerade auch schon deinen Vorrednerinnen gefragt. Woher nimmst du die Kraft dafür, Petra? Ja, ich weiß auch nicht. Also man zwingt sich manchmal selber in die Situation. Es ist nicht immer ganz einfach. Aber ich sage mir mal, ich muss jetzt stark sein für diesen Patienten und ihn mitbegleiten mit den Angehörigen oder auch oft alleine im Nachtdienst. Mhm. Na, ich mache zum Beispiel 3 Schichten, na, auch 7 Nächte Nachtdienst, 10 Stunden, mhm. habe ich jetzt auch wieder hinter mir. Mhm. Also na, das ist auch nicht immer so einfach. Also es ist ja so, eine Palliativstation ist ja in der Regel an eine Klinik angegliedert. Und genau. Letztendlich hast du es ja nur mit Menschen zu tun, die alle sterben müssen, die todkrank sind und mhm. keiner geht geheilt und gesund von deiner Station weg. Genau, entweder werden die halt ins Hospiz verlegt genau. oder werden nochmal nach Hause entlassen und oder kommen nach einer gewissen Zeitspanne dann wieder zu uns und versterben dann dort. Oder ne? sie versterben bei euch, ja. Mhm. Mhm. Man kann, glaube ich, die Zustände im positiven Sinne auf einer Palliativstation vergleichen ja. mit einem Hospiz. Die Leute werden, ich glaube, auch alle einzeln betreut, in Einzelzimmern. Genau, in mhm. Einzelzimmern. Ja, und wir bieten halt auch die Möglichkeiten für Angehörigen, dass die nachts da bleiben können. Mhm. Zum Zeit haben wir eine junge Patientin, 38 Jahre alt, mit Mammakarzinom weit fortgeschritten. Da bleibt zum Beispiel jede Nacht der Freund und morgens um 4 mhm. wecke ich ihn dann. Und dann geht er von da aus zur Arbeit. Ja. Sind es bei dir hauptsächlich Patienten, die an Krebserkrankungen leiden? Ja, ja. ja. Mhm. Wenn du einen Urlaub machst, nehmen wir mal an, du bist 3 Wochen irgendwo toll in Italien oder Griechenland im Urlaub und denkst dann, der Urlaub endet, steht kurz vorm Ende und denkst an deine Arbeit. Freust du dich dann auf deine Arbeit? Ja, ich freue mich auch, ne, weil diese schwerkranken Patienten, die geben auch ganz viel zurück. Es sind oft so Kleinigkeiten, na, aber da kommt ganz viel rüber. Und was sind das für Kleinigkeiten? Erklär mir das mal. Ja, dass sie weine. Oma hat gesagt, Schwester, Sie sind so lieb, ne? Ich gehe nur voraus, wenn Sie dann oben ankommen, dann nehme ich Sie schon in Empfang. Mhm. Ne? Oder dann begrüße ich Sie schon. Ne? Mhm. Oder ganz viele mit den Lungenkarzinomen, die sprechen dann an, wir haben Angst zu ersticken. Und dann sage ich, ne, dass wir helfen Ihnen, wir unterstützen Sie, wir hängen Sie dann so eine Spritzepumpe mit Morphin und sedierendem Medikament, dass Sie diese mhm. Atemnot nicht so mitbekommen. Mhm. Ne? Und ich kann dann auch entscheiden, wir haben Bedarfsmedikationen von den Ärzten, ne, dass wir halt dann zusätzlich Boligaben noch geben, wenn jemand so eine Atemnot bekommt, mhm, ne, dass man den dann quasi, ne, für eine gewisse Zeit wieder etwas mehr sediert, ne, damit er die Atemnot nicht so intensiv mitbekommt. Also etwas beruhigter, ne? Ja, mhm. genau. So, also da wir Schwestern haben auch alle diese Zusatzausbildung, dieses Palliativ Care, ne, das geht über 4-mal eine Woche, ne, so eine Zusatzausbildung mhm. und aber dennoch, du bist den ganzen Tag mit schwerstem Leid konfrontiert. Mhm. Wir haben es ja gerade mit Johannes schon so ein bisschen besprochen, ja. mit deinem Vorredner. Wie ist das bei dir, wenn du dann nach Hause kommst abends in deine Familie und einen ganz normalen Feierabend verlebst? Kann man da so abschalten, wenn man kann man nicht immer so, ne? Also es gibt immer wieder Patienten, wir machen zwar auch Supervision oder lassen viel im Kollegenkreis, aber trotzdem gibt es immer wieder Patienten, gerade die Jungen, die einem schon nahe gehen. Ne? Also da erwische ich mich auch mal, dass ich eine Runde heule. Das wollte ich, oder, ja genau. Ich wollte auch gerade fragen, gibt es Situationen oder Patienten, nachdem sie bei dir auf der Station gestorben sind, dass du auch weinst? Ja, also ganz oft, na, also das ist, na, oder manchmal auch da das anders auslebe, dass ich gereizt bin oder so, oder ungerecht bin zu meinem Freund, na, aber das ist manchmal auch die eigene Hilflosigkeit, na. Also man nimmt schon viel auch mit nach Hause, nur ich habe jetzt auch gelernt in der Supervision, ich kann nicht selber dabei krank werden, also ich kann nur so lange begleiten, und muss dann lernen, auch loszulassen. Und dann sagen, jetzt denke ich wieder an mich und lebe mein Leben. Denn sonst kann ich den Dienst da nicht leisten. Ja. Ja. Vor allem nämlich mit einer Vollzeitstelle. Ja, genau. Gibt es bei dir, könntest du das sagen, die Motivation, dass du immer mit dieser extrem schweren Arbeit konfrontiert bist? Bist du eine gläubige Frau? Kann das daher rühren? Ich bin ja eigentlich nicht so gläubig. Das kommt so aus meiner Menschlichkeit heraus. Aus der Menschlichkeit. Ja. Würde ich ganz zum Schluss noch fragen, hatte ich Johannes gerade auch gefragt, wo du mit so viel Tod konfrontiert bist alltäglich. Hast du Angst vor deinem eigenen Sterben und deinem eigenen Tod? Nein, also wenn ich so gut begleitet werde, nicht und schmerzfrei sterben kann, ja, das ist, na, der Tod kommt auf uns alle zu, der gehört zum Leben und er wird nur immer ausgeklammert aus dieser Gesellschaft und wir verdrängen ihn gerne. Petra, ich muss Schluss machen. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. In der Technik, Nami Strack. Morgen sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. Macht's gut.